Gedanken im Wandel der Zeit. Gefangen im Kreislauf der Welt. Bin ich Teil eines Ganzen? Gespalten, nur im Gefühl. Ich weiß nicht mehr, was richtig ist oder falsch. Ich schließe die Augen und lasse mich fallen. Sanft gelegen an mir aussehen. Seelen.